Sie hören nun eine Hörprobe aus dem Hörbuch Die willige Putzfrau von Simona Wiles. Das Hörbuch in voller Länge erhalten Sie hier auf diesem Portal, überall, wo es Hörbücher gibt, bei allen Streamingdiensten oder unter www.blue-panther-books.de. Guten Morgen, Herr Professor. Guten Morgen, Frau Berg. Kommen Sie rein. Der etwa 60-jährige Mann trat zur Seite und ließ Emilia an sich vorbei. Sie ging in die Küche, legte ihre Handtasche auf einen Stuhl und zog ihren Mantel aus. Darunter trug sie lediglich einen Kittel, den sie bereits zu Hause angezogen hatte. Sie sah sich prüfend um. Das schmutzige Geschirr stand auf der Spüle und im Waschbecken, auf Tisch und Arbeitsflächen lagen Krümel und der Boden klebte. Der Rest des Hauses, so wusste sie, sah besser aus, denn Herr Professor Theo Reiter war ungeachtet seines Berufsstandes relativ ordentlich. Doch seit dem Tod seiner Frau vor über 3 Jahren schlug er sich küchentechnisch allein durch. Zum Glück für sie, denn dadurch hatte sie einen guten Arbeitsplatz erhalten. Und das bei einem Mann, der immer noch attraktiv war und sich fit hielt. Er hatte dieses gewisse Etwas, auf das Frauen ansprangen, egal in welchem Alter. Als er noch jünger gewesen war, muss er wahnsinnig sexy gewesen sein, überlegte Emilia und füllte die Kaffeemaschine mit Wasser. Wobei er auf sie immer noch ziemlich sexy wirkte. »Möchten Sie einen Kaffee, Herr Professor?« rief sie durch die offene Küchentür hindurch. »Gern«, hörte sie die tiefe Stimme ihres Arbeitgebers aus dem Haus. Emilia stellte die Kaffeemaschine an und stellte 2 Tassen unter den Auslauf. Während der Kaffee durchlief, wandte sie sich zu der Spüle und sortierte das Geschirr, spülte es unter fließendem Wasser ab und stellte es auf die Abtropffläche. Die Küche würde sie als ersten Raum reinigen, danach das Bad und die restlichen Räume des großen Hauses. Sie kam 2-mal in der Woche zu Professor Reiter, spülte das Geschirr, weil er sich weigerte, sich eine Spülmaschine anzuschaffen. Wie hatte seine Frau das eigentlich ausgehalten? Und putzte das Haus. Sie war froh, dass sie nicht auch die Terrasse des Bungalows reinigen musste, denn dafür war der Gärtner zuständig. Der Kaffee war fertig. Emilia gab 2 Stücke Zucker in eine der Tassen und brachte sie in das Arbeitszimmer des Professors, das schräg gegenüber der Küche lag. Ihr Arbeitgeber blickte lächelnd von seiner Zeitung hoch und bedankte sich, während sie die Tasse auf einen Untersetzer stellte. »Vielen Dank, Frau Berg.« »Bitteschön. Benötigen Sie sonst noch etwas?« Er schüttelte den Kopf. Dabei musterten seine hellen Augen ihre Figur. Emilia lief es heiß über den Rücken und diese Hitze konzentrierte sich zwischen ihren Schenkeln. Diesen Blick hatte er letztes Mal auch schon drauf gehabt. Irgendwie lüstern, hatte sie festgestellt. Und wenn sie ehrlich war, dann gefiel es ihr durchaus, wie er sie ansah. Wie es weitergeht, erfahren Sie auf diesem Portal, überall, wo es Hörbücher gibt, bei allen Streamingdiensten oder unter www.blue-panther-books.de.